Fragen des Yeti oder die Lichtung. Hörspiel von Ingomar von Kieseritzky. Biwak und Bambus. Sie sind dahin gestürzt in eine Gletscherspalte. Und so plötzlich? Das habe ich noch auf keinem Trekking erlebt. Der Zufall ist bei Unfall wie beim Malen einer Welle. Ja. Der Tod ist ja eine Seinsmöglichkeit, die jedes Dasein selbst zu übernehmen hat. Was Sie wohl beim Feiern gedacht haben werden oder gewollt haben, denken, sozusagen. An Frauen vielleicht? Unergründliche Frauen. Knob und Blümel. Was für Gourmets. Lieber Janot, der finale Gedanke als finaler Gedanke müsste im Gedanklichen ja erst als ein finaler gedacht worden sein. Also solcher, bevor er... Ich habe 56 solche Unfälle erlebt. Als Mensch und Bergführer. Aber es greift doch jedes Mal wieder ans Herz. Gut. Ist doch der deutsche Mensch. Denkt er mit dem Herzen. Es ist wie beim Malen einer Welle. Unverhüllt handelt es sich denn doch wohl um eine Grenzsituation mitten im Leben. Wie die Professoren Knob und Blümel ist man an der Grenze geworfen. Ach ja. Ach ja, Herr Gott, ja. So eine Grenzsituation ist seltsam. Unfall von Knob und Blümel macht betroffen. Aber auch viel Freundschaft im Biwak. Alle sind sehr spezifisch gelehrt irgendwie. Bergführer Zumtobel weiß viel über Flora und Fauna. Der Professor Adame ist Existenzialphilosoph oder so. Und ein Jaspers-Schüler und lehrt in Tübingen. Frau Dr. Greve Samler hat auch etwas mit der fundamentalen Ontologie, verstehe ich's recht. War Assistentin vom toten Knob. Unter Philosophen ist alles anders, aber schön. So eine Grenzsituation schweißt zusammen. Der Ausdruck soll von diesem Jaspers herkommen, wenn das feststeht. Noch bevor der Striker aus Oxford, auch verrückt, das Biwak abrutschte und wir wieder traversieren mussten, habe ich mich in Greve Samler verliebt. Das ging nicht leicht, aber es ging. In der Höhenluft viel Verständnis, aber vielleicht auch nur Kohlendioxid im Gehirn. Professor Adamer hat eine Beule am Kopf, redet aber klar, viele Substantive dabei. Er ist auch ein Bekannter von einem Heidegger oder ähnlich, mit Beule, auch Philosophen nur Menschen, mit Kummer und allem, viel Denken dabei. Sie heißt übrigens Gerda und hasst die Männer wie mich die Frauen. Bei Adipositas geht's in keiner Position. Bitter das, wie mein Fräulein Zumriegel immer sagte. Männer grob, sagt sie, kein tieferes Denken, sagt sie. Aber immerfort kann man nicht tief denken. Der Striker ist ein Riel-Schüler oder Reil oder ähnlich. Leider ist er aufgewacht, noch kein Substantiv. Als meine Geliebte gerade sagte... Männer, Janot, Männer. Furchtbar die meisten. Und der deutsche Mann ist ein Kriter. Aber bitte doch, liebste Doktorin, das ist doch eine Generalisierung. Wir müssen uns besinnen. Ich bin am Kopf blessiert. Na komm, geh. Der Streiker wacht auf. Es liegt an der Natur des Mannes, weil er nicht immer so gut trainieren kann, denke ich. Sie sind so schön und das Blond ihrer Haare. Gleichwohl blessiert und nicht ganz bei mir, wollen wir uns besinnen. Hallo. Mein Schädel tut weh. Mein Kopf schmerzt. Splitting headache. What happened? Es ist eine Chance, liebe Doktorin. Hier und jetzt in dieser Situation zu scheiden, die Begriffe. Zum Beispiel, da haben wir das Sein zum Tode, Halle Striker. Das aber gehört ursprünglich und wesentlich... Ich bin verwundet. Bläst Bess am Kopfschädel hinten. Wo sind Blömel und Kob? Knob. Und wesenhaft dem Sinn des Daseins zugehört. Es hat sich da rein zufällig eine gewisse Situation mit einem Unfall entwickelt. Unten am Berg auf der Traverse durch einen Windstoß, einen plötzlichen... Nimm sie doch bitte einen Brandy. Thank you, zum Tode. Unfall. Traverse, Windstoß. Blümel und auch Knob. Wo steckt Goodman? Sie waren gewissermaßen darin verwickelt. Es war eine Grenzsituation. Sie haben herrliche Haare, und, Frau Dr. Grievesammler. Es ist auch hier das ursprüngliche Fragen, das uns gerade in dieser Situation umgreift. Wer ist Goodman? Ein Kollege aus Oxford. Lag im Streit mit ihm 4 Nummern Mind lang über Aufsatz. Oh, splitting headache. Wow. Dabei war die Traverse idiotensicher. Ich fasse nochmal zusammen. Erstens, die Herren Knopp und Blümel sind abgestürzt. Aus, weg und hin. Zweitens, wegen Sturm hocken wir im Biwak. Drittens, das ist eine geodätische Kuppelkonstruktion. Nach dem Fuller-Patent. Viertens, das Biwak ist todsicher. Fünftens, welche Stille im Eis? Am Lampenlichte ließ ich den vereisten Pinsel nachts versenken. Sechstens, die Vorräte reichen für eine Woche. Siebtens, Sie haben eine Kopfblessur und der Professor Adamer hat eine. Das sind 2. Achtens, Sie sollten Ihren Kopf schonen. Neuntens, Frau Dr. Grievesammler blutet inwendig. Ich habe vor Schreck meine Tage bekommen. Zehntens, es handelt sich eindeutig um eine sogenannte Grenzsituation. Elftens, Grenzsituationen sind verschieden. Tja, also das wäre es im Großen und Ganzen. Ich finde Ihre Augen toll. Ihr Mund hat die Farbe von verschüttetem Burgunder auf Damast. Ihre Haut erinnert an einen röder Kristall. Sie wurden bestimmt von einer Unzahl Männer geliebt. Das haben Sie sehr gut zusammengefasst, zum Tode. Das ist in Ordnung und Gesamtschau, derer wir dringend bedürfen. Leider nicht. Vielleicht war es die Kombination von Anmut und dem analytischen Verstand. Ich galt als Blaustrumpf. Ich finde, dieses Haiku ist passend. Noch einmal. Am Lampenlichte ließ den vereisten Pinsel ich nachts versengen. Ich hatte auch immer Schwierigkeiten mit Frauen. Dieses Haiku ist sehr symbolisch. Ach, Janot Schmidt. Und wieder sollten wir die Chance ergreifen in der Sache des Denkens. Hier und jetzt. Es ist nicht nur eine Beule zum Tode, es ist eine tiefe Wunde. Eine Katastrophe, in der man denkend tätig werden sollte. Wenn Goodman kommt, schießt ihm in die Knie, rechts und links. Schön, schön besinnlich, tief dazu im Deutschen. Denktätigkeit, Wunden tief und Chancen ergriffen. Scheiß Geschwätz, Deutsches, Ruhe. Besinnung, Schweigen, Fragen. Heidegger hat einmal sehr ernst gesagt, in Frageform, entbirgt das Fragende nicht selbst die Antwort. Ganz falsch. Liebe Suko, ganz falsch. Die Sentenz hieß viel mehr aus zur Sache des Denkens. Mein Kopf, mein armer, armer Kopf. Dabei bin ich schon ein geborener Kephalgiker. Wollheim, Ryle, nein. Goodman, Grams, 4-mal nein. Aber auch nicht Agassiz oder Davis und der Begriff einer grundlegenden Handlung. Nein, es ging um Gewissheit, uncertainty, exakt. Noch ein Brandy zum Tode. Ich rekonstruiere. Ich fürchte, Stryker redet irre. Vielleicht eine kleine Aphasie. Leider nicht gemeint im klassischen Sinn. Im Sinne nämlich Enthaltung eines Urteils. Stryker ist ernsthaft verletzt und an der Grenze. Das ist nur eine kleine Blessur, Professor. Ich habe größere gesehen. Echte Hirnschädeltraumata. Einem Herrn aus Wien hat's einen halben Schädel weggefetzt. Durch eine Schiefertafel. Die kam von oben und er hat's nur an der Kopfschwarte gefühlt und konnte den halben Rilke her sagen. Einen habe ich geliebt. Tommaso aus Mailand. Ein Bild von einem Mann. Ein Gott. Aber wir kamen nicht. Zusammen. Warum nicht? Wenn er ästhetisch unbedenklich war und ein Bild und klug. Er war ein Popper-Anhänger. Ja, ist das denn was Schlimmes? Pardon, sagen Sie, war er so dick wie ich? Der Popper-Italiener? Ein wahres Kunstwerk von Mann, wie man es in der Natur selten antrifft. Ganz recht. Das Mann und das Wir in der Grenzsituation. Die Natur ist an sich weder gut noch böse, weil sie indifferent ist. Junge, zum Tobe. Du musst auf den Gebrauch der logischen Konstanten achten. Ich habe mal ein Buch darüber geschrieben in Erlangen. Das heißt, die Kritik der logischen Konstanten. Goodman hat es nicht besprochen. Weder in Mind noch in Ratio, die Sau. Ich, einmal am Fuße des Fujiyama, unten, in Sorge ums Seine und Tokio. Da erschien wie ein Herbstblatt, tröstlich, ein Satz von Heidegger aus dem Ursprung des Kunstwerks und lautete... Nun seien Sie doch einmal still, seien Sie einmal ruhig. Aber wie es tönt, wie dieser Anklang ans Herz, die Sorge... Bitte, sind Sie mal ganz ruhig, Töne. Obacht. Kopfdeckel, wir sind knapp. Ich will sagen, das Biwak kommt ins Rutschen. Da ist noch bei keinem Trekking passiert. Retten Sie nur das Notwendigste. Und die Rucksäcke. Es passiert. Der Rucksack, Gerda. Ich liebe Sie. Ach, Chano. Was soll das uns werden? 2. Traversieren oder die Sorge. Als sie uns sagte, wusste ich sogleich. Grenzsituation, Hoffnung, Liebe. Schön ist sie nicht, aber gut und klug. Hätte ich gewusst, dass wir, angeseilt zwar, unsere letzte Stunde in Freiheit genossen, ich wäre mehr aus mir herausgegangen, aber man weiß es ja nicht. Die Reihenfolge am Seil war so. Zuerst zum Tobe. Dann Stryker, gefolgt von Adama, dem Suko folgte, dem wieder Gerda folgte. Und ich folgte niemand anderem als ihr. Sie war immer noch betroffen von den vielen Grenzsituationen, aber öffnete sich bald. Sie trug einen Monsunanzug mit Knöchelreißverschluss und ihre Hüften in dem elastischen Taillenzug machten mich ganz hin, sodass ich kaum etwas von der schönen Landschaft sah. Die Luft war so klar, Windstille herrschte. Man konnte jedes Wort verstehen, als gingen wir nebeneinander. Ihre Monsunpens waren violett. Und wie ihre kleinen Hinterbacken in der Sonne leuchteten, mir wurde ganz lyrisch, aber auch eng, wie immer in solchen Grenzsituationen. So eine Traverse ist etwas Herrliches, musste mich aufs Gehen konzentrieren und auf die Windstöße achten. Man verstand leider einen jeden, das muss am Kohlendioxid im Hirn gelegen haben. In dieser Luft steht jedes Wort wie gemeißelt. Das macht die dünne Luft. Die Traverse ist an sich idiotensicher. Wie die alte vor dem Biwak. Am Ende der Traverse geraten wir an eine Rinne. Dort an Obacht, eh? Eisige Welt. Weltweit. Das Wort Denken steht wie gemeißelt. Fühlen Sie auch diesen seelischen Aufschwung? Wie bitte? Leider nicht. Im Schweigen. liegt alles beschlossen. Der Berg schweigt, die Frage schweigt, die Antwort schweigt, die Situation, sie, der Schnee, Kristalle bildet, wieder unendlich fallen. Die letzte Zeile ging verloren im 13. Jahrhundert. Es ist dies ein schöner Vers, der die Wahrheit sagt. Wir sind auf dem Weg. Aber wohin? Und in welcher Verfassung? Innerweltlich. Jeder Weg ist voller Irrtum und wegweiserlos. Ein Windstoß. Und schon wäre Geschehnis in Fairness. Das wäre das Fragend. Und beginnt es doch mit der anscheinend harmlosen Frage, was ist das Ereignis? Und jetzt Obacht, sonst passiert was. Hinter der Rinne ist ein Abhang, geformt wie eine Schüssel. Von oben fällt braunes Eis in Stücken. Ein Naturereignis eben. Fundamentalnatur. Die Logik erfüllt die Welt. Die Grenzen der Welt sind auch ihre Grenzen. Kopfbeule und dann noch braunes Eis. Ein deutscher Paläontologe hat es logisch probiert. Das Eis. Und er hat gesagt, dass es sich um petrifizierte Scheiße handelt. Von einem unbekannten Wesen. Ereignis. Wie das klingt. Ein schönes Substantiv. Einsam ragend. Aber am schönsten sind die Komposita im Deutschen. Denn ich habe sie alle studiert. Beischlaf, Diebstahl, Melkschäme. Hier wird Sprache selbst zum Ereignis. Ereignis. Damit verlangen wir, freilich fragend, eine Auskunft über das Sein des Ereignisses. Wunderbar tief gedacht. Aber ich muss Ihnen gestehen, Herr Professor, ich habe niemals leider vollständig begriffen Heideggers große Philosophie. Vielleicht ein Manko der Translation. Vielleicht das Ereignis des Nichtbegreifens. Lieber Freund Suko, jedes Verstehen hat die Struktur des Entwerfens. Vielleicht sehe ich so gleich klarer, wenn ich aus meinen japanischen Erfahrungen denke. Dies könnte sich durchaus in unserem Gespräch während der Traverse bewähren. Uns Japaner befremdet es nicht, wenn ein Gespräch das eigentlich Gemeinte im Unbestimmten lässt. Ja, es sogar ins Unbestimmte zurückwirkt. Dies gehört, meine ich, lieber Suko, zu jedem Gespräch zwischen Denkenden. Das mag dann wohl im Vollzug so sein. Ich täte Sie aus jeder Gefahr sofort retten, Frau Dr. Greve Sabler. Aber Sie schüchtern mich ein. Die Natur nicht. Die Natur ist, wie sie ist. Für die meisten Männer ist die Frau Natur. Schauen Sie auf die Berge. Bemerken Sie das ewige Eis. Es ist erhaben. Allerdings kann man das Erhabene auch im Kleinsten sehen und fühlen. Das ist ganz gewiss. Auch im Kleinsten. Aber manche Belange und Situationen sind eben nicht gewiss. Ja, beinahe. Ungewiss. In dieser Zeit des Wertezerfalls muss das Moment des Erhabenen rehabilitiert werden, Janot. Das ist gewiss. Ganz sicherlich. Gewiss, Frau Doktor. Ich fühle viel, aber das ist nicht oft erhaben. Die größten Denker unseres Jahrhunderts haben über dieses Problem nachgedacht. Jaspers vor allem, mit allen noologischen Implikationen. Mit was? Pardon. Aus Nous und Logos, griechisch, Janot. Das Bei-sich-selbst-Sein des Geistes im Füreinander. Der Herr Tommaso aus Mailand, der war gewiss auch so gebildet und gelehrt, nicht wahr? Ach, wissen Sie, Janot, Alle diese Methoden, der Positivismus und der Neopositivismus und der logische Empirismus und die analytische Philosophie und der Strukturalismus, sie wollen alles messbar machen. Und das kann man nicht. Aber nein, das tiefere Denken wird davon gar nicht berührt. Ach, ich müsste bei Husserl anfangen eigentlich. Wie das alles klingt und tönt, wenn Sie sagen, anfangen, umfangen. Ich bin befangen, das ist es. Ich bin intellektuell eine Null und ästhetisch auch. Das war immer in einer jeden Grenzsituation mein Unglück. Hat man erst einmal das Erhabene begriffen, dann hat man eine neue Unbefangenheit. Ich möchte Ihnen gern so viel sagen, aber ich weiß nicht wie. Dabei bin ich durch die Höhenluft weitgehend enthängt. Eigentlich. Sie müssen die Blumen- und Pflanzenstücke der Künstlerin Schnäbli Graf kennenlernen. Auf ihren Zeichnungen wird selbst das Allerkleinste erhaben im Gesamtzusammenhang. Ja, wenn man den Gesamtzusammenhang sehen täte. Scheiß Kopfschmerz. Gleich vom Yeti. Ich habe eine Beule. Hump, oh Bump, wie der Herr Professor Adama. Wir haben beim Absturz mit den Köpfen kollidiert. Zum Tobel waren Blümel und Knob auch Fundamentalontologen und Existenzialisten oder sowas ähnliches? Ich habe keine Ahnung, Herr Streicher. Waren die Herren auch Old Nazis? Sie verstehen mich schon. Na, ich kenne mich in dem System nicht aus, Herr Streicher. Ich bin Bergführer. Und ich kenne an sich nur den Berg und die Berge. So, das Denken nie frei werden konnte. In Tokio. In beengten Verhältnissen. Wohnung damals kartongroß. Viel Arbeit. Viele Kinder. Und so fing ich an, deutsche Philosophie zu lernen. Erst deutsch systematisch, dann Hölderlin, dann Rilke, sodann Schmidt und ferner Gehlen, weniger Jünger, aber dafür Bollnow und auch Jaspers. Erst dann, nach Stufen, Heidegger. Zuerst Promotionsschrift über Duns Scotus, schwer. Und dabei wurde auch deutsche Sprache immer schwerer. Barrieren waren, Spalten, Klüfte, Melkschemel. Im Eigensinn der Verfasstheit. Ich meine doch, das Beengende ist fruchtbar dem Denken. Kam doch Heidegger kaum jemals ins Ausland, was seinem Denken freilich geschadet hätte. War und ist es doch tief, spezifisch deutsch. Deutscher Mutterlaut. Fremdes Idiom. Wunderbar. Ich suchte immer wieder im Denken die Grenzsituation. Auch in Europa und vor allem in Deutschland, dort, wo die Hirten des Seins wohnen und der eigentliche Ursprung des fragenden Denkens. In der Tat, tatsächlich. Denn die Eigentlichkeit des Denkens ist das, was eine äußerste Seinsmöglichkeit ausmacht. Ich bin leider nicht sicher, Sie verstanden zu haben in diesem sehr eigentlichen Gespräch. Ich rutsche! Verharren Sie, während ich rutsche! Kappen Sie womöglich das Zeug! Zum Tobel! Zum Tobel! Zum Tobel! Ich komme! Ich komme! Ich komme! Was meinen Sie mit dem Begriff Zeug? Das Seil in seiner Verschlungenheit im umsichtigen Werkzeuggebrauch. Siehe Seite 360, 9 und veränderte Auflage 1960 bei Niemeyer, Tübingen. Was ist passiert, um Gottes Willen? Suko ist im Begriffe abzustürzen auf dieser Traverse, die idiotensicher sein soll. Ich kappte eben mein Seil. So ein Trekking habe ich noch nicht erlebt. Zwei stürzen einfach ab nach einem kleinen Windstoß und der Japaner fällt in eine Wächte. Ich ziehe sie jetzt hinauf, gell? Lassen Sie mich mit Adam allein! Ja, was? Das geht aber schon gar nicht! Wegen der Versicherung! Und ein Protokoll müsste ich anfertigen! Was wollen Sie eigentlich? Ja. Das eigentliche Fragen. Jetzt und hier. Gehen Sie zum Tunnel! Wie tief ist diese Traverse? Das ist eigentlich eine falsche Frage. Eine Traverse liegt verschieden hoch. Ist aber immer flach. Beiläufig mag es 300 Meter abwärts gehen. Wunderbar! In Todesgefahr! Ein schönes Substantiv! Wir kommen nach zum Tobel. Bitteschön! Wir haben ja Zeit. Ich beanspruche Sie über Gebühr. Verzeihen Sie, aber jetzt ist die letzte Gelegenheit. Ehrenvoll, bitte. Ich habe Sie nie verstanden. Diese Sätze, diese Sentenzen, diese Konstruktionen, die Sprachformen des Meisters. Was ist sein Geheimnis? Sein Denken bleibt Geheimnis immer da, die sich nur dem Verstehenden entbirgt. Setzen wir doch unser klares Gespräch fort, lieber Suko. Hängen Sie auch bequem? Ich werde stürzen in ewiges Eis. Schicken Sie bitte eine Lotusblüte an meine Familie in Tokio. Es gibt sie aus Plastik in Düsseldorf. Lieber Freund, ich werde alles tun, was Sie mir auftragen. Danke. Grenzsituation. Letzte Fragen in ihr. In der Verfasstheit, Daseinsende gewissermaßen. Die Fragen nun. Bitte doch, selbstverständlich. Im Wohncontainer. Ich stellte 20 Jahre mein Gedächtnis, um zu behalten Sein und Zeit. Aber da ist ein Satz aus der Sache des Denkens. Ich höre voller Aufmerksamkeit. Es ist der folgende Satz, den ich nie begriff, weil er übersteigt mein Vermögen. Translation und das Denken. Wie lautet der Satz? Sie dürfen mich Yoshiko nennen. Welche Ehre, Yoshiko, ich bin gerührt. Aber wie lautet der Satz? Es sprach Schicken von Sein, beruht im lichtend verbergenden Reichen des mehrfältigen Anwesens. Moment! In den offenen Bereich des Zeitraumes. Was bedeutet dieser Satz? Ich zeugte 4 Kinder während des Nachdenkens über diesen Satz. Und die Ehe zerbrach, während die Lotusblüten wiederkehrten. Oh, Yoshiko, hören Sie, das Reichen, das Sie ganz recht auffassten, beruht ganz einfach eins mit dem Schicken im Ereignen. Aber die Bedeutung... Nicht Bedeutung, nein, Sinn. Kurz gesagt, das Ereignisspezifikum bestimmt den Sinn des Beruhens. Ach so. Ich danke Ihnen. Das eigentliche Fragen endet hier und jetzt, verfasst in Handschwäche. Wunderbare Komposita. Wart ihr begreifen auf dem Weg des Denkens? Aber was ist das für ein Satz? Er entspringt dem Logos Apophantikos, Suko. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Deutsch für Ausländer unzureichend. Leben Sie wohl. Fallend werde ich schweigen. Ich kann Sie nicht abhalten. Fallen Sie wohl. Auch über das geschwiegen haben werden wir schweigen müssen. Ich seine Komposita vermissen werde. Anschluss der Herrschaften. Anschluss. Und Obacht auf die Wächte. In 20 Minuten kommt die Schüssel, gell? Von den Eingeborenen Shuno Kakata genannt. Eine schmerzliche Erfahrung. Was für ein Kopf. Was für ein Rezipient, trotz Transkriptionsmängel. War ein netter Kerl, der Mr. Suko. Er hatte ein freundliches Wesen, sehr aufnahmefähig. Ja, die weglosen Pfade der Wahrheit. Wesen? Was ist Wesen? Nun, übersetzt vielleicht Being oder Essence? Nein, es ist unübersetzbar. Im vollständigen Sinn, das Wesen. Ist schade, das mit dem Herrn Suko. Ewig schade. Das sind so Trekkinggäste, die man schätzt. Höflich und bescheiden. Nur in die Wächte hätte er nicht treten sollen. Sukos Verlust. Er rettet mich über den Verlust meines Rucksacks. Wissen Sie, zuletzt noch enthüllte ich ihm das Prinzip des durchgängigen Logos Apophantikos. Schade, dass er keine Heikos über den Hund gemacht hat. Dabei kannte er so viele. What? Sie haben sich noch gemütlich mit ihm über die apophantische Logik unterhalten, die keine ist? Es war die Sukos Herzensbedürfnis auf dem Weg zum Entborgenen. Meine Beule wird größer. Was für ein rezeptiver Kopf. Herzensbedürfnis entborgen, dir Gott, Adama. Sie sprechen ohne Verstand, diese Ausdrücke haben keine Bedeutung. Und Sie benutzen immerfort Sätze, in denen Zeichen vorkommen, die keine Bedeutung haben. You understand? Ich kenne Ihre Verachtung für die tiefe deutsche Philosophie, zumal Heidegger. Aber es wird eine Renaissance ohne Gleichen erwachsen. Frankreich, Japan, Neuseeland, von Kontinent zu Kontinent. Sure, das reaktionäre Denken erwächst international, das ist wahr. Da war Heidegger ein großer Kopf, a big head. Great, Stryker, great. Er war der größte Kopf. Mählich wandelt sich eine Grenzsituation in ein Existenzial, in eine... Ihre Beule am Schädel wird blau und dann schwarz, wie das reaktionäre Denken. Die schwarze Beule, Adama. Was versteht der deutsche Philosoph unter der apophantischen Logik? Und Stryker, die Apophansis ist die Enthüllung, die Entbergung betreffs seiner Selbstaussage. Kurz ein behauptender Satz, der die Wahrheit entbirgt. Keine Existenzialaussage. Dear Gott, dumpfes, blödes, rechtes, dichterisches Geschwätz. Und wie man sagt, Deutsch, Gelaber, Entborgtes. Heidegger war ein metaphysischer alter Nazisack. Mir kommt's wie ein Freitod vor. Der Japaner begeht Harakiri mit dem Schwert, habe ich einmal gelesen. Vielleicht hat er den Heidegger irgendwie begriffen. So davor befindlich wie... Man muss in einer jeden Grenzsituation über den Ansprung der Transzendenz denken, Janot. Wie der Professor Jemüller sagte, im Transzendentalen umgreift es das... Umgreifen möchte ich auch Sie, Frau Doktor, in dieser erhabenen Stille, so auf der Traverse. Ich fick dich noch. Ja, als Koch ist man immer mit dem Tod konfrontiert, gar oft. Wohl dem, dessen Tod eine gewisse Erhabenheit eignet, jenseits der Grundstruktur der Sorge. Ich sorge mich in einer jeden Grenzsituation, Frau Doktor, vor allem beim Trangieren fällt mich der Todesgedanke an und die Transzendenz auch. Da wird das tote Fleisch verzehrt und dann wieder ausgeschieden und das ist ein solcher Kreislauf. Sie sind ein zarter, sensitiver Mensch, Janot Schmidt. Nur Mitleid, nicht wahr, gehört nicht zu den Topoi des Erhabenen, sondern ist eine Kulturleistung minderen... Diese eisige Pracht, die sich breitet. Schon tut sie das und schön ist's. Ich weiß nur, dass ich Sie liebe, Frau Dr. Grevesammler. Es ist Ihre Haut, die so wie eine zarte Bouillon ausschaut. Und Ihre Augen, die haben die Farbe von einer Mousse au Chocolat. Und Ihre Lippen, das ist wie ein Boysenberg-Sorbet zum Dessert. Obacht, Leute! Und Anschluss! Wir nähern uns dem Shuno Kakata. Da müssen wir rasch traversieren und bitte Anschluss, dicht am Seil, gell? Wir werden die deutsche Philosophie nie verstehen, Stryker. Denn die englische Sprache ist eine Wirtschaftssprache. Ein Idiom unter anderem. Shut up, Idiot. Schmeißen Sie Adama die Traverse down. Ich gebe 2000 Pfund. Der Streiker hat eine Beule und Fieber. Mir fehlen Succus Compositor. Dieses tiefe Verständnis. Moore, Russell, Whitehead, Wisdom, Strawson, Austin und Goodman, wo seid ihr? Es handelt sich eindeutig um Liebe. Ich liebe nur die Frauen, Jeannot. Ich bin bei weitem mehr Frau als Mann, Frau Doktor, und ich tät's Ihnen beweisen. Obacht, Herrschaften! Anschluss! Da kommt etwas von oben! Drei. Wie das Wahre sich entbirgt. Liebes Tagebuch, große Klarheit im Kopf. Bin als einziger normal, glaube ich. Ende ist als Vollendung die Versammlung in die äußersten Möglichkeiten. Die haben wir jetzt. Aber wir denken sie zu eng. Man kann auch das Kleinste im Erhabenen sehen, manchmal. Wir sind in keiner Grenzsituation mehr. Wir sind jetzt versammelt in einem sogenannten Existenzial, wie es heißt. Nämlich in der Höhle des Yeti, der einen zimtfarbenen Pelz hat und viel schweigt. Bin seit einem halben Jahr mit Frau Dr. Greve Samler verlobt. Die anderen leider auch. Wir sitzen alle fünf in Bambuskäfigen mit je einem zu handenen Kloakenloch für unser Zeug. Das Klopapier stammt von einer deutschen Expedition des Jahres 1924. Das Essen ist nicht sehr gut, aber reichlich und nahrhaft. Viel zu viele Kalorien. Grundlage ist Jackbutter, immer nur Jackbutter. Gerda hat schon 8 Kilo zugenommen. Wir alle nehmen zu, was eine Sorge in ihrer Strukturganzheit ist. Die Jackbutter schmeckt nach Petroleum. Man muss eben neue Lebensentwürfe machen und anders denken, was mir Kraft meiner geistigen Schulung gewisslich gelingen wird. Wenn man nach rechts blickt, hat man eine unverborgene Aussicht auf die sogenannte Lichtung von Anwesenheit eines Gipfels im ewigen Eis. Einfach erhaben. Professor Adamer ist sehr versponnen und macht's nicht mehr lange. Streiker leidet unter den Folgen seiner Kopfbeule. Frau Dr. Greve Samler, unsere Verlobte, gibt sich der Sorge hin und der Zumtobel hat spezielle Körperprobleme. Der Yeti spricht nicht. Vielleicht ist er stumm oder hat ein Leiden. Dass die Ursache Beule aber auch eine solche Wirkung zeitigt in der Zeit. Wir sprechen viel voller Ordnungssinn, die viele Wahrheiten entbergen tut, Liebe und Höflichkeit. Jeden Tag gibt uns der Yeti eine blaue Karteikarte von der Firma Herlitz im Format 14,5 x 20 cm. Auf der steht dann immer eine Frage, die wir schriftlich beantworten. Dann verschwindet die Karte wieder ins Verborgene. Mit Gerda habe ich viel Verkehr durch den Bambus. Rein menschlich wegen der Stangen wäre kein Durchkommen. Man kann nur Petting machen, auch Dieb, was schön ist. Man lernt viel. Man muss abwarten. Wie geht's dir heute Morgen, Gerda? Wie rosig deine Backen glänzen. Du schaust zum Anbeißen aus. Sei ruhig. Geh fort. Ich mach mir Sorgen. Solche Sorgen. Das Verborgene der Beule zeigt sich im Gedellten. In der Unverborgenheit ist sie Beule und sie tut weh. Mir ist unwohl. Das macht die Jackbutter. Die macht mir auch Sorgen. Ich habe 14 Jackbutterplätzchen gefressen. Ich fühle mich unwohl. Ich könnte ununterbrochen schlafen, wenn ich mich nicht so quälte. Gerda, meine Liebste, sage mir, Ist das nun noch eine Grenzsituation? Oder ist das keine mehr, sondern ein Existenzial, wie der Professor Adamer dargelegt hat? Denn, wie der Ausdruck sagt, ist ja so eine Situation an der Grenze. Aber wo ist hier die Grenze? Das heißt, wo hört sie auf und was fängt dann an? Ich fasse noch mal zusammen. Der Yeti ist uns wohlgesonnen. Er ist kein Kannibale und schändet Gerda nicht. Ach, wenn ich neben Gerda wohnte. Adama, Sie sind ein Impotentling, ein Fundamentaler. Wohnen, hausen, Raum. Das für das in der Welt sein konstitutive Begegnen lassen des innerweltlich Seienden ist Raum geben. Ich kann es nicht mehr hören. Ruhe, Ruhe. Hat er jetzt zitiert oder war das sein persönlicher Schwachsinn? Das ist doch kopfdurchsprungen. Diese debilen, blöden, verhakten Substantivierungen. Ich denke, ab 1955 ist alles schiefgelaufen zum Tobe. Circa ab 1955, spätestens ab 1961. Das ist der Punkt. Ich kann nicht mehr. Der Käfig stinkt. Von unten kommt eisige Luft. Legt man das Fell darüber, stinkt's noch mehr. Und nachts habe ich zwei fremde Hände im Käfig. Die rechte Hand von Janot und die linke von Adam. Auch diese Schweinerei fing 1955 an. Was machen die Hände, Gerda? Fummeln und tasten, streicheln und drücken, pressen und kneifen, reiben und stoßen, quetschen und... Und jetzt fehlt dir in der Ordnung ein Verb. Dabei stets im Raum. Der Raum. Der Raum ist weder im Subjekt, noch ist die Welt im Raum. Man hätte das Treffen von Sartre und Heidegger verhindern müssen. Gilbert Ryle verfehlte 1956 Merleau-Ponty am Étoile. Es hätte zustande kommen müssen. Moment einmal, Geliebte. Stryker, was rechnen Sie denn da aus? Haben sich die genannten Herren zwecks Gedankenaustausch getroffen oder nicht? Dies versuche ich voller Sorge zu rekonstruieren, Janot. Ich habe mir in der Nacht unaufhörlich Gedanken gemacht über die Fragen des Yeti, der übrigens ein Kollege aus Marburg ist. Er saß vor mir beim Treffen der Altmarburger 1955. Ich hab's gesagt, ich sagte es, ich hatte es konstatiert. Es ist das Jahr 1955, an dem das Übel anfing. Nein, vorher. Ab 55 verlief erst die zweite Frontlinie des Schwachsinns. Oh, meine Beute. Deine verdammte Hand da weg! Mehr denn je stellt sich nämlich gerade hier und jetzt im Raum der Höhle die Exposition der Frage nach dem Sinn von Sein. Ich stieß mit meiner Beule an die Beule von Stryker. Auch Blümel und Knob werden Beulen haben. Und ist eine Beule nicht eher eine unverbundene Delle? Ach du mein Herrgott da oben, der du da oben wehst und machst. Lass mich krepieren. Ich halte den Adam nicht mehr aus. Komm, geh, nimm ihn fort. Ich fass jetzt noch mal zusammen. Wie ich mich sorge. Mich friert. Und die Kälte macht mir Sorgen. Die nächtlichen Hände machen mir Sorge. Die psychische Integrität. Und dieses Wissen um alles sorgt mich. Aber das vortragische Wissen ist in sich rund und vollendet, sagt Jaspers. Aber bitte, Geliebte, was redest du da? Wissen. Schön, allemal. Vorwissen. Das geht so, aber... Ein vortragisches Wissen, welches rund und dann auch vollendet sein soll, das ist nichts. Ach du mein Gott, Janu, jetzt haben Sie dem Adamer das Stichwort gegeben, wie vor einer Woche. Da hat er 4 Tage hintereinander über das Nichts herumgeredet. Ja, er kreist es gewissermaßen ein. Das ist eine anerkannte Methode zum Tobel. Man nennt's Hermeneutik, die Knobsche Hermeneutik. Liebes Tagebuch, jetzt ist es passiert. Gerda hat wieder ihre Tage stark gereizt. Streicher sucht verzweifelt in der Erinnerung nach den missglückten Begegnungen von Philosophen, die nicht stattgefunden haben. Der Herr Adamer leidet enorm an seiner Beule und den Folgen, aber er bekommt einen Kopf, einen herrlichen. Die Stirn, sie ist wie gemeißelt, aber er kriegt kein klares Wort hinaus. Der Zumtobel sagt nicht mehr viel, aber so schön flossen immerfort unsere Unterhaltungen und jeder hatte einen Zuspruch, wenn's auch immer dieselben, gleichen oder nämlichen Themen waren. Und jetzt haben wir ein neues Karteiblatt im Format DIN A5 und darauf stehen viele Fragen und darüber steht letzte Fragen. Und man fragt sich natürlich, was ist gemeint mit den letzten Fragen? Sind's die letzten für den Yeti oder sind's unsere letzten Antworten nach den letzten Fragen und wir werden danach abserviert? Merkwürdig ist nur, dass der Zumtobel die blaue Karteikarte bekommen hat, wo er doch überhaupt nicht so gebildet ist wie wir. Dem Adamer, sein Kopf schaut schon beinahe so edel aus wie der vom Philosophen Jaspers auf dem Totenlager. Es fehlt gar nicht viel. Wieso hat der Yeti das Blatt mir gegeben? Ich habe nichts damit zu tun. Ich kenne die Fragen nicht, aber nichts Böses gedacht, sondern nur an meinen Hund, der vor einem Jahr gestorben ist. Und jetzt habe ich das Blatt da. Wie viele Fragen sind es zum Tobel? Wie lautet die erste Frage? Und ist sie ähnlich der allerersten Frage, die der Yeti uns gestellt hat? Wie hieß denn die erste Frage? Ich habe es vergessen durch den Schock, weil ich geschlafen habe. Haben Sie sich darüber geeinigt, wie man Käse herstellt? Aus Jackbutter. Oh Gott, ich bin ja offen. Meine süße, rosige Stute, du. Für alle Fragen, aber Käseherstellung übersteigt meine Kompetenz. Janot Schmidt, wie stellt man Käse her? Käse wird durch Butter gewonnen. Die Butter wird bearbeitet und dann Molke irgendwie. Und man tut die Butter in ein umschließendes Gefäß. Ich habe gekocht und sonst nichts. Gut, vertagen wir erst einmal die erste Frage. Lesen Sie jetzt bitte die anderen Fragen. Auf dem Blatt steht oben, letzte Fragen. Letzte Fragen oder letzte Fragen? Das steht hier nicht. Die zweite Frage lautet, erklären Sie kurz die Phil-Entwürfe von Meyer, Rammelsloh, Jaspers, Bollnow und Heidegger. Wer ist denn Meyer, Rammelsloh? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß nichts mehr. Die dritte Frage ist jetzt, haben Hunde und Katzen als Haustiere des Menschen eine Seele? Ja, sage ich. Aber was für eine? Fahren Sie bitte mit dem Fragenkatalog fort zum Tobel. Stellen Sie die bedeutendsten und folgenreichsten deutschen Denksysteme in einer Kurzfassung her. Bedienen Sie sich eines logischen Schemas, beruhend auf der Wahr-Falsch-Dichotomie. Deutsche Denksysteme, nicht wahr? Gerda, das wären doch vor allem Jaspers, Heidegger und Bollnow. Bollnow? Nicht so. Nein, Bollnow vielleicht eher nicht. Lesen Sie nur die anderen Fragen, lieber zum Tobel. Ist das Klopapier gut? Das war jetzt die 5. Frage, inklusive der Käsefrage. Mir scheint, es sind rechte Problemfragen, Frau Doktor, gell? Die Zeit ist durchgängig homogen. Das ist sie, weil sie nicht anders kann. Der Jetzt-Punkt ist als Jetzt das mögliche Früher eines Später. Als Später das Später eines Früher. Gefasel, Gebasel, Gewäsch, früher oder später, aber durchgängig immer. Wittgenstein traf sich immer heimlich mit Moore auf dem Klosett, aber außer Abtropfen nichts, absolut nothing. Ruhe! Mein Gott, in dieser Situation zwei stammelnde Idioten! Noch mehr Fragen? Ich finde den Herrn Professor Adamer lupenrein und kristallklar. Der wird den ganzen Heidegger-Teil beantworten, als wär's nix. Der ist doch ein Schüler gewesen, der Adamer. Sind Sie für eine existenziale Dialogphilosophie? Und wenn, wie sieht sie aus? Wer? Ich? Eine... Nein, entschieden nicht. Kommt denn keine Frage über den deutschen Existenzialismus vor zum Dobel? Moment, Frau Doktor. Nein, so viel ich sehe, nix. Nur noch eine über den Heidegger. Ob der ein Nazi war und bis wann? Und sonst keine Fragen. Doch, eine zweitletzte und eine allerletzte. Dann ist Schluss. Die zweitletzte, die wüsste ich auch nicht. Kannte Hitler das Werk von Heidegger? Und die letzte. Wenn der europäische Philosoph einschläft, kreisen dann seine Fragen um die Probleme von Sprache und Sein? Also, meine nicht. Aber ich bin ja auch kein Philosoph. Das sind keine sehr differenzierten Fragen, die... Der Jedi verlangt ja ausdrücklich eine logische Form, wie er geschrieben hat. Eine Dichotomie. Was ist das eigentlich? Eine Zweiteilung. Also, wie wahr oder falsch und oder... Mir ist plötzlich so kalt. Ich habe Angst. Ich weiß doch nicht, wie man Käse macht. Es ist wie im Examen bei Professor Knob. Plötzliches Aufdämmern von Angst. Und ich darf nicht versagen. Du wirst nicht versagen, Gerda. Sei jetzt stark. Ich mach das alles. Zum Dubel. Geben Sie den Zettel her mit den Fragen. Ich schreibe jetzt die Fragen heraus, die Heidegger-Fragen, für den Adamer. Und den Rest für dich, meine süße Geliebte. Ich kann sie nicht beantworten, die Fragen. Ich könnte auch gar nicht schreiben, weil meine Finger so kalt sind. Ich bitte dich, Gerda, nimm dich zusammen. Du wirst doch die existenziale Dialogphilosophie hinkriegen bei deiner Bildung. Die Bildung schützt vor Angst nicht, Herr Janu. Das weiß ich aus Erfahrung. Der Succo war eine Ausnahme. Gestürzt ist er wie ein Held. Vielleicht sollte man den Streiker fragen. Freilich müsste er vorher ein Aspirin fressen, sonst wirkt seine Beule aufs Denken. Ich spreche jetzt die Herren einmal an. Personal, hast du früher gesagt. Hallo, Herr Streiker? Können Sie mich verstehen? Leider. Leider, Wort für Wort. Hätte man Heidegger zwischen 1915 und 1918 erschossen, wäre der deutschen Sprache viel erspart geblieben. Der fällt irgendwie aus, denke ich mir. Adamer. Auf dem Blatt, dem Karteiblatt da, auf dem blauen Zettel, da steht hinten noch etwas drauf. Was? Sollten Sie die Fragen nicht bis 22 Uhr beantwortet haben, beende ich die Gastfreundschaft und Sie folgen dem Wegpfad der früheren Expeditionen von 1924 bis 1972. Y. Weg und Pfad. Weglos, pfadlos, in der Schickung, jawohl. Ausgesetzt und geworfen auf den Weg, wohin? Auf der Unoffenbarkeit des Weges im weglosen Sturm? Im Wagnis der Nahnis? Immer da? Habt ihr das gehört? Der Adamer hat's noch drauf. Klingt alles ein bisschen durcheinander, vielleicht müsste man ihn schütteln, dann gerät alles ins Lot. Und der Herr Yeti ist zufrieden. Liebes Tagebuch, wir haben alle Fragen beantwortet. aber der Yeti zeiget sich nimmermehr. Vielleicht ist er beleidigt. Dabei haben wir uns eine solche Mühe gegeben. Zuerst haben wir den existenziellen Dialog gemacht und auch protokolliert durch den Zumtobel, weil der sich nicht hat beteiligen können. Dank der geistigen Schulung habe ich mein Bestes gegeben und sogar der Striker hat sich beteiligt. Ob der Heidegger ein Nazi war, darüber haben wir abgestimmt, weil das ja eine Ja-Nein-Frage war, ohne jede Dichotomie. Es stand 3 Stimmen gegen 2 für ein Ja. Er war's. Von 1926 bis 1976. Haben Sie alles protokolliert, Zumtobel? Dann lesen Sie noch mal den Schluss von der existenziellen Dialogphilosophie. Gern. Das war ein Stück Arbeit. Ich hab's mit Schönschrift gemacht. Er wird alles lesen können. Achtung. A. Das Bleibende im Denken ist der Weg, und Denkwege bergen in sich das Geheimnisvolle, dass wir sie vorwärts und rückwärts gehen können, dass sogar der Weg zurück uns erst vorwärts führt. B. Vorwärts meinen Sie offenbar nicht im Sinne eines Fortschrittes, sondern, 3 Pünktchen, mir fällt es schwer, nochmals 3 Pünktchen, das rechte Wort zu finden, Punkt aus. Das ist gut, das ist wirklich gut. Ohne Adama hätten wir es nie geschafft. Die Käsefrage ist nicht gelöst. Dagegen ist die existenziale Dialogphilosophie gar nichts. Liebes Tagebuch, das Zuhandene, hier ward's Ereignis, wie der Fundamentalontologe in jeder Grenzsituation sagt, obwohl eine Grenzsituation etwas anderes ist als ein Existenzial, in dem wir uns befinden, geworfen. Aber wie? Es wird immer kälter und der Yeti ist fort. Gerda hat schon 1 Kilo abgenommen und auch ich nehme stetig ab, wie mein Kugelschreiber, der bald nicht mehr schreibt. Hätte der Yeti nur mit uns gesprochen, er hätte einen solchen Austausch haben können. Wenn ich nur wüsste, ob er den Heidegger hassen tut und die ganze tiefe deutsche Philosophie in ihrer existenzialen Dialogstruktur und den Jaspers und den Bollno, wie den Meyer Rammelsloh, der mit Vornamen Ott Hinrich hieß bis zu seinem Tode. Und auch wir sind demselben nahe. Aber Gerda ist uns eine Stütze in jeder Grenzsituation. Wären die Bambusstäbe nicht, ich täte ein Kind machen. Ob schon da ja geworfen wäre in eine kalte Grenzsituation, die da nimmer aufhört. Was schreibst du da, Janot? Ich habe mein Tagebuch abgeschlossen. Der Kugelschreiber friert. Kein Saft mehr. Das Zeug. Nix mehr von zu handen. Keine Spur. Striker, erzählen Sie doch noch einmal die Begegnis in Narnis auf der Toilette mit dem Wittgenstein-Ludwig und dem Moore-HG. Die ist so schön. Wittgenstein schrieb gerade an Uncertainty, das heißt so viel wie Gewissheit, und litt an einer Uremie. Moore schrieb gerade das Kapitel 5 von den Ethics und litt auch, da trafen sie sich. Ein Dialog fand nicht statt. Warum der Yeti die deutschen Philosophen derart verabscheut, möchte ich zu gern wissen. Ich denke, er wird jedem tiefen Gedanken feindlich sein. Was denkst du, Gerda? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt keine tiefen oder hohen Gedanken. Die Begegnung war dann nach dem Abtropfen schnell zu Ende. Zum Abschied sagte er zu Moore, nicht wie die Welt ist, ist das Metaphysische, sondern dass sie ist. Moore war noch nicht fertig, hat also nichts erwidert. Soll ich noch mal, diesmal mit Russell? Danke, Stryker, danke. Das immer gleich ermüdet ein bisschen. Wie geht's zum Tobel? Ich fasse letzte Gedanken. Durch das Eis werden wir konserviert. Als mein Hund gestorben ist, da habe ich ihn mumifizieren lassen. Konservieren. Ausstopfen habe ich ihn lassen. Ganz lebensgetreu. Ich schlafe jetzt. Gell? Lebt wohl. Leben Sie wohl. Zum Doppel. In der Struktur der Geworfenheit, liebe Frau Doktor, dies sorgt uns, sowohl wie in der des Entwurfs, liegt wesenhaft eine Nichtigkeit. Ja, das ist ein gewisser Trost, wenn auch metaphysisch, oder? Die ganze Seinsdings und das Zeug, eine einzige klebrige, grässliche, metaphysische Dichtung, wie Moore sagte, unkontrollierbar. Die Kanapisten dagegen, immer dagegen. Wie geht's dir, Gerda? Hast noch Frauenschmerzen? Der Jaspers hat einmal gesagt. Dein edler Kopf. Gesagt, dass alles in den drei philosophischen Betroffenheiten wurzelt. Wirklich? Wurzelt's da? Drei. Das Innewerden des Seins, die Erhellung der Liebe und die Vollendung der Ruhe. Ja. Das ist schön gesagt, so vor dem Krepieren. Was für ein Kopf, Gerda, der Jaspers. Aber auch der Bolno und der Heidegger. Was für Köpfe. Und in den Köpfen. Alles zu handen. Wie nix. Wie nix. Fragen des Yeti oder die Lichtung. Hörspiel von Ingomar von Kieseritzky. Professor Adamer, Martin Benrath. Zum Tobel, Bergführer, Valo Lyönd. Suko, Jan Bitschitzki. Janot Schmidt, Koch, Traugott Bure. Frau Dr. Greve Samler, Donata Höffer. Stryker, Otto Sander. Technik, Klaus Hoeneß, Birgit Schilling. Regieassistenz, Iris Vogt. Regie, Walter Adler. Sie hörten eine Produktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1994.